Können wir einfach anfangen jetzt, Markus? Ja, wir sind hier hinter dem Kurhaus, zwischen dieser schönen Halle von dem Kurhaus und dem Kanal. Hinter dem Kanal haben wir einen wunderschönen Blick auf die Lippe und auf die Lippeaue. Und wir sind aus meiner Sicht in dem romantischsten Ort Hamm. Ich fühle mich gleichzeitig auch der schönste Ort im Hamm. Das ist gar nicht so weit weg von der Stadt. Wir brauchen mit dem Fahrrad 5 Minuten, 8 Minuten. Und haben wir nur diese Geräusche von den Bäumen, die an uns vorbei weht und auch ein bisschen so von den Enten hört man irgendwo mal wieder was. Und die Menschen, die hier vorbeigehen, gehen also irgendwie leise, langsam an diesen Ort vorbei und haben den Eindruck dabei, dass sie ja in einem sakralen Ort mal sind. Der kleine See hier hatte, das ist ein Teil der Lippe sicherlich von einem toten Bereich des Flusses, und es sind die 4 oder 5 kleine Brücken, die über den See mal gehen, die einen romantischen Mittelmeer-Flair mal so durch den Ort mal geben. Das ist wirklich ein Ort, wo man so zum Beispiel Meditationskurse anbieten kann, aus meiner Sicht. Oder einfach sich wohlfühlen kann, wenn man sich hinsetzt und einfach mal guckt, wie die Menschen hier so entspannt und langsam ihre Schritte voranbringen, ohne Stress. Daher ist dieser Ort der beste Platz in Hamm, aus meiner Sicht. Und auch der beste Platz auch für die Erholung, für die Entspannung und vor allem für das Wohlbefinden in Hamm. Nice, thank you. Und gibt es eine Geschichte, die du hier erzählen kannst? Ja. Irgendeine Geschichte, die man mit diesem Ort verbindet? Die du mit diesem Ort verbindest? Das ist schon gut 8 Jahre her, dass ich hierher kam und eigentlich mein erstes Jahr in Hamm war 2005, aber leider habe ich diesen Ort ein bisschen später entdeckt und daher war der Moment mal dort, dass ich hier saß und im Hintergrund habe ich ein Konzert gehört, lateinamerikanische Musik wurde in eine sehr harmonischen Klang, aber auch mit einer feierlichen Stimmung so mitgespielt. Ich konnte natürlich dadurch ein bisschen von der Heimat mithören dabei, mit diesen idyllischen, beinahe paradiesisch, so schon Paradise, wenn man einfach das ansieht und eben die Klänge der Musik und der Heimat im Hintergrund mal war. Und natürlich das Wort Romantik zu Beginn von diesem Interview kommt auch daher, dass der Klang einfach diesen Eindruck untermauert hat. Das ist der beste Platz, der eben mit meiner Erinnerung mit Hamm mal verbunden sind. Und das war im Rahmen von einer Reihe, die hier in Hamm immer wieder gemacht wird. Die nennt sich Kunstdünger. Und sie machen sowohl vor der Pauluskirche am Marktplatz dort, als auch hier am Kurplatz, am Kurpark, am Bad Hamm. Daher ist die Erinnerung hier, diese momentane Wohlbefinden hat auszutun, wie man eben das erste oder das zweite Mal dort erlebt, mit dem dazugehörigen musikalischen Hintergrund, machte den Platz auch viel aus. Ich bin auch neugierig, ob du verstanden hast, was die Lyrics von der Musik vielleicht? Mhm. Ja, die Musik hat einfach damit zu tun, das war eine Salsa-Gruppe aus Kolumbien, die Musik gespielt haben, nicht nur eine Salsa, sie haben auch eine Cumbia gespielt. Das heißt, kommt schon an einem Musikrhythmus in Brasilien, Forró genannt, der ein bisschen schnell ist, der einfach beim Tanzen, wenn man in den 80er Jahren in Brasilien mal war, hat man natürlich Lambada mal gehört. Und diese Mischung macht auch sehr viel mal aus, diesen schnellen Takt und diese Ruhe des Platzes macht eben diese Harmonie mal aus und eben zum Erscheinen von diesem wunderschönen Ort.